Chefideologe Brzezinski meditiert über die Zeit nach dem Ende der USA. Geschäftsführer über Jahrzehnte bei der Trilateral Commission war der neben Lippmann und Kissinger bedeutendste Ideologe des US-Finanzkapitalismus, Zbigniew Brzezinski. Ein leidenschaftlicher Antikommunist und Russenhasser. Von 1973 bis 1976 führte Brzezinski die Geschäfte der Trilateral Commission. Dann wurde er Sicherheitsberater des neu gewählten demokratischen US-Präsidenten Jimmy Carter. Brzezinski schwächte die von Kissinger und Nixon gepflegte Entspannungspolitik gegenüber der Sowjetunion mit Hilfe einer Intensivierung der Gegenpropaganda durch Radio Free Europe und durch Agententätigkeiten in Ostblockstaaten. In einem Interview für das französische Wochenblatt Le Nouvel Observateur brüstete Brzezinski sich damit, die Unterstützung der Taliban in Afghanistan schon vor dem Einmarsch russischer Truppen intensiv betrieben zu haben. Diese verdeckte Operation war eine hervorragende Idee. Sie bewirkte, dass die Russen in die afghanische Falle tappten. Brzezinski wollte die Russen ihren eigenen finalen Vietnamkrieg auskosten lassen. Nach dem Ende der Präsidentschaft von Jimmy Carter war Brzezinski wieder führendes Mitglied der Trilateral Commission. Uns interessiert besonders sein Buch The Grand Chessboard von 1997, also das große Schachbrett. Die Sowjetunion war seit 6 Jahren verschwunden. Das entstandene Machtvakuum füllen jetzt viele neue Mitspieler. Wie schon der britische Geopolitiker Halford Mackinder 100 Jahre zuvor, sagte jetzt Brzezinski: Wer die eurasische Kontinentalplatte kontrolliert, kontrolliert die Welt. Aber können die USA diesen Koloss alleine in Besitz nehmen? Sicher nicht. Dafür benötigen die USA Verbündete in der Region. Und das passt zu unserem Thema. Denn jene Mächte, die den Amerikanern dabei behilflich sein sollen, müssen erstmal in ein Bündnissystem eingehegt werden. Indien, Iran, China oder die zentralasiatischen Staaten. Das macht man am besten mit sanfter Macht. Ganz wichtig ist dabei Europa als verlässlicher Brückenkopf amerikanischer Interessen. Durch die transatlantischen Netzwerke ist ein Europa entstanden, das den USA strukturell immer ähnlicher wird. Die amerikanische Oberhoheit hat eine neue internationale Ordnung hergestellt, die viele Merkmale des amerikanischen Systems in Übersee nicht nur kopiert, sondern auch in Institutionen befestigt. Europa und der Rest der Welt werden ganz sanft und unmerklich Teil des amerikanischen Imperiums. Indem die Nachahmung der amerikanischen Lebensweise nach und nach die Welt durchdringt, wird ein geeignetes Umfeld geschaffen für die Ausübung der indirekten und scheinbar von allen gewollten Hegemonie. Und wie im Fall des einheimischen amerikanischen Systems beinhaltet diese Hegemonie eine komplexe Struktur miteinander verwobener Institutionen und Prozeduren, um Einigkeit zu schaffen und um Asymmetrien in der Machtausübung und dem Einfluss zu verdecken. Amerikanische weltweite Oberherrschaft wird auf diese Weise untermauert durch ein ausgefeiltes System von Allianzen und Koalitionen, die buchstäblich die ganze Welt umspannen. Am besten, Europa geht gleich im Wirtschaftskörper der USA auf. Ein transatlantisches Freihandelsabkommen könnte auch das Risiko einer wachsenden Wirtschaftsrivalität zwischen einem stärker geeinten Europa und den Vereinigten Staaten verringern. Die USA sind als einzige Supermacht übrig geblieben. Nach ihr kommt wahrscheinlich keine andere Supermacht mehr. Also muss die Erbengemeinschaft des Imperium Americanum gut aufgestellt werden. Und weil Amerikas beispiellose Machtfülle dazu verurteilt ist, auf lange Sicht zu schwinden, muss in erster Linie der Aufstieg anderer Regionalmächte bewerkstelligt werden, die Amerikas Vorherrschaft in der Welt nicht gefährden. Das ist eine faszinierende Philosophie. Denker wie Arnold Toynbee oder Edward Gibbon hatten den Niedergang großer Reiche eingehend erforscht. Bislang hatte aber noch kein Meisterdenker im Zentrum der Macht gestanden und realistische Strategien für die Zeit nach dem Fall des eigenen Imperiums ausgedacht. Aber auch CFA-Vordenker Joseph S. Nye sagte schon: Die amerikanische Macht ist nicht ewig. Sowohl Nye wie auch Brzezinski setzen große Hoffnungen in die Netzwerke der sanften Macht. Wenn die Supermacht USA längst verwelkt ist, sollen die verbliebenen Mächte die amerikanische Philosophie der Governance komplett verinnerlicht haben und weiterführen. Haben Nye und Brzezinski die Geschichte des Römischen Reiches vor Augen? Innerhalb des einstmals mächtigen Römischen Reiches baute die katholische Kirche ihre Netzwerke zügig aus. Als das Römische Reich von der Landkarte verschwand, blieb das Netzwerk der katholischen Kirche quasi als Negativabguss bestehen. Und so konservierten sich wesentliche Elemente des Römischen Reiches bis in die Jetztzeit. Und wenn die USA mal nicht mehr sind, bleibt als ihr Negativabguss dank der klugen Netzwerkarbeit das Betriebssystem US-Finanzkapitalismus als grundlegendes Regelwerk immer noch bestehen. Das ist das Vermächtnis der USA. Die marktradikal gewendeten Transatlantiker werden über das Dahinschwinden von Nationalstaaten sicher nicht traurig sein. Wahrscheinlich ist Brzezinski schon jetzt ein Relikt aus jenen Zeiten, als es noch starke Staaten gab. Mittlerweile sind die Nationalstaaten nicht nur durch die Schuldenkrise und durch den Bailout, die gewaltige Umleitung öffentlicher Gelder in die Schatullen der Privatbanken, kaum noch in der Lage, gestalterisch einzugreifen. Die Umleitung von Steuergeldern in private Stiftungen hat unzählige neue Institutionen hervorgebracht, die sich anmaßen, immer mehr Befugnisse des öffentlichen Sektors an sich zu reißen und Lernen und Forschen zu privatisieren. Um den Council on Foreign Relations, die Mutter aller Thinktanks, haben sich Heerscharen von privaten Hirnfabriken gebildet, die dem Staat und dem Volk die Deutungshoheit aus der Hand nehmen. Für viele andere seien nur American Enterprise Institute oder Cato Institute genannt. Ausgehend von den cleveren Strategien des Council on Foreign Relations hat sich also schon lange eine Parallelstruktur zu den Staaten und den öffentlich-rechtlichen Strukturen gebildet, die in absehbarer Zeit die staatlichen Strukturen komplett ablösen könnte. Sehen wir uns mal die gar nicht beneidenswerte Situation der USA an. Der Bundesstaat USA hatte im Juni 2011 Schulden angehäuft in Höhe von 14,46 Billionen US-Dollar. Das sind 98,6% des Bruttoinlandsproduktes der USA zur selben Zeit. Und die Verschuldungspolitik geht munter weiter. Irgendwann werden die Banken nicht nur für Argentinien den Staatsbankrott erklären, sondern auch für die USA. Dann werden Banker nicht mehr verstohlen durch Lobbyisten regieren, sondern ganz offiziell im Weißen Haus als Insolvenzverwalter. Dann regiert König Sachzwang. Auf kommunaler Ebene wickeln bereits Privatleute die Autostadt Detroit ab. Die private Governance hat sich auf diesen Augenblick schon lange vorbereitet. Schauen wir im nächsten Kapitel, wie weit die Macher hinter den Kulissen jetzt bereits in Deutschland vorangekommen sind. Die Atlantikbrücke als Mutter aller US-Netzwerke in Deutschland. Die USA werden von 200 Familien regiert und zu denen wollen wir gute Kontakte haben. Arend Oetker, Mitglied einer der reichsten Familien Deutschlands und Scharniernetzwerker. Wenn ich Oetker höre, dann denke ich sofort an die Puddingtüten mit dem Firmenlogo. Das weiße Gesichtsprofil vermutlich einer vorbildlichen deutschen Hausfrau auf rotem Oval, darüber der Schriftzug Dr. Oetker. Oetkers Puddingpulver vereinfachte die Dessertzubereitung ganz erheblich. Arend Oetker ist ein Urenkel jenes legendären Doktors der Botanik, August Oetker, dem wir den Genuss von Pudding verdanken. Ob Arend wirklich mit dem Familiennamen Oetker auf die Welt gekommen ist, wissen wir nicht. Denn die Zugehörigkeit zum Oetker-Clan verdankt er seiner Mutter, einer geborenen Oetker, die einen Landwirt geehelicht hatte. Deswegen hat Arend Oetker auch nichts mit Pudding zu tun. Seine Mutter Ursula erbte bloß eine Buxtehuder Saftfabrik, eine Nähmaschinenfabrik sowie die berühmte Schwartauer Marmeladenfabrik in Ostholstein. Durch allerlei Umstrukturierungen hat der Urenkel aus dem kargen Erbe jedoch eine milliardenschwere Holding gezaubert. Und Arend Oetker ist ein Scharniernetzwerker. Er gehört der Trilateral Commission an. Von 2000 bis 2005 war er Präsident der Atlantikbrücke. Seit 2005 ist er nun Präsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Weiter Vizepräsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Mitglied im Präsidium der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Stellvertretender Vorsitzender der Fritz-Thyssen-Stiftung. Senatsmitglied der Max-Planck-Gesellschaft. Und von 1998 bis 2013 Präsident des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft. Hier breche ich erschöpft die Aufzählung ab. The winner takes it all. Arend Oetker war mal der Schwiegersohn eines noch imposanteren Scharniernetzwerkers, nämlich Otto Wolf von Amerongen. von Amerongen, erbte 1940 von seinem Vater den Stahlkonzern Otto Wolf. Nach Erkenntnissen des Journalisten Werner Rügemeyer soll Amerongen von deportierten Juden geraubte Aktien auf dem internationalen Börsenparkett in Devisen umgewandelt und der Kriegskasse der Nazis zugeführt haben. Von den Devisen kaufte der Kölner Stahlindustrielle in Lissabon für die Nazis kriegswichtiges Wolfram, das sie aufgrund eines Embargos sonst nie erhalten hätten. 1947 durfte von Amerongen seine Kölner Firma wieder übernehmen. Berühmt wurde Otto Wolf von Amerongen in den 60er Jahren als energischer Förderer der Ostpolitik. Oft sah man den Stahlboss mit Helmut Schmidt einträchtig zusammensitzen. Wolfs Konzern geriet ab Mitte der 80er Jahre ins Trudeln. Just in dem Augenblick, als seine Tochter Claudia den aufstrebenden Arendt Oetker heiratete und der Schwiegersohn den alternden Amerongen 1986 als Chef des Konzerns ablösen sollte. Heute ist überall zu lesen, Oetker habe den Stahlkonzern Otto Wolf so weit wieder fit gemacht, dass die Fritz Thyssen AG den Laden mit gutem Gewissen übernehmen konnte. Nachdem Oetker sich vom Otto-Wolf-Konzern getrennt hatte, trennte er sich auch gleich noch von Claudia Wolf. Fast könnte man meinen, von Amerongen habe seinem Schwiegersohn nicht nur die Firma vererbt, sondern auch gleich die Funktion als Scharniernetzwerker. Auch Wolf ist im Vorstand der Atlantikbrücke gewesen, hat mit Otto Graf Lambsdorff zusammen die deutsche Division der Trilateral Commission gegründet, gehörte zum engeren Kreis der Bilderberger, war häufiger Gast und zweimal sogar Redner beim New Yorker Council on Foreign Relations. Dazu passt, dass von Amerongen 1971 als bislang erster und einziger Deutscher auch in den Vorstand des Ölkonzerns Exxon berufen wurde. Von 1969 bis 1988 bekleidete er das Amt des Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelstages, war im Präsidium der Europa-Union und machte 1991 schließlich noch seine eigene Stiftung auf, die Otto Wolf von Amerongen Stiftung. Potente Dickhäuter und Netzwerker wie Oetker und von Amerongen knüpfen die ganz persönlichen Bande zwischen amerikanischer Elite und deutscher Elite. Wobei sie den Drehtüreffekt und das Interlocking Directorate, also in unzähligen Aufsichtsräten und Gremien gleichzeitig zu sitzen, geschickt für sich nutzen. Sie vergrößern auf diese Weise ihren Wissensvorsprung und den Fundus an menschlichen Beziehungen. Von Amerongen profitierte in schwierigen Stunden von seiner Freundschaft mit den Chefs der Deutschen Bank, Friedrich Wilhelm Christians und Alfred Herrhausen. Als sein Rivale, der damalige Hösschef Detlef Carsten Rohwedder, Wolf die Stahlfirma PHB Weserhütte wegschnappen wollte, konnte Wolf ihn dank seiner Deutsche Bank Connection ausbremsen. Alle hier genannten Herren sind übrigens Mitglied in der Atlantikbrücke gewesen. Bezahlte Amerika-Begeisterung im Ruinenfeld. Wie entstand dieses überaus gewinnbringende transatlantische Netzwerk in Deutschland? Wir haben von Arendt Oetker gelernt, dass Familienbande in der Machtausübung eine große Rolle spielen. Familien und Sippen denken und handeln ja bekanntlich über Generationen hinweg. Wir hatten ein generationsübergreifendes Projekt schon am Beispiel des Neoliberalismus beobachten können. Dort spielen Familien allerdings keine Rolle, denn es handelt sich um Ideologieproduktion und erst im Endeffekt um Produktion von Reichtum. Das transatlantische Elitenetzwerk wächst und gedeiht langsam, aber unbeirrbar über bislang drei Generationen. Die erste Generation, in den 50er Jahren, muss sich erstmal als Gruppe finden. Von selber läuft hier noch gar nichts. Die USA müssen massiv nachhelfen. Zweite Generation. 60er und 70er und 80er Jahre. Das Netzwerk ist formiert und agiert vornehmlich als Lobby für die USA. Die Nachwuchsförderung wird energisch vorangetrieben. Das zahlt sich dann in der dritten Generation aus. Denn jetzt sind junge Füchse herangereift, die selber von sich aus neue transatlantische Lobbygruppen gründen. So haben sich von der Atlantikbrücke aus unzählige Filialen des Transatlantizismus entwickelt. Wenden wir uns nun der ersten Generation zu. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatten die Leute erstmal andere Sorgen, als sich um Politik zu kümmern. Die alten europäischen Kulturnationen Deutschland, Frankreich und Großbritannien waren nur noch Aschenhaufen. Millionen entwurzelter Menschen, sogenannte Displaced Persons, unterschiedlichster Nationen, irrten durch Mitteleuropa. In diesem Vakuum zogen Agenten der beiden neuen Kontrahenten des Kalten Krieges, USA und Sowjetunion, diskret ihre Fäden. Die Agenten und Propagandisten der USA meinten zu erkennen, dass die bösen russischen Kommunisten bestimmenden Einfluss auf Politik und Kultur in Europa gewinnen könnten. dass die Kommunisten über die kulturelle Hegemonie irgendwann auch Westdeutschland, Frankreich oder Italien auf ihre Seite ziehen könnten. Tatsächlich hatten Künstler wie Pablo Picasso, Jean-Paul Sartre oder Heinrich Mann keine Berührungsängste gegenüber kommunistischen und sozialistischen Organisationen und Komitees. Grund genug für die USA, massiv in die Gegenpropaganda zu investieren. In der Nachkriegszeit machte sich bei den Machtexperten der USA der unerschütterliche Glaube breit, man könnte die Weltherrschaft im Handumdrehen erobern, indem man einfach die Gehirne der Menschen umprogrammiert. Allerlei gruselige Experimente mit LSD, Gehirnwäsche und Schockbehandlungen sind in dieser Zeit buchstäblich der letzte Schrei. US-Präsident Eisenhower preist auf einer Pressekonferenz wie ein Staubsaugervertreter die neuen Methoden der psychologischen Kriegsführung. Als er in die entsetzten Gesichter der Journalisten schaut, beschwichtigt er: Keine Angst, denn psychologische Kriegsführung ist nichts weiter als der Kampf um den Verstand und den Willen der Menschen. Ach so, wenn's weiter nichts ist. In den frühen 50er Jahren wird im amerikanischen Geheimkabinett des Nationalen Sicherheitsrats viel Geld locker gemacht für den Geheimdienst CIA. Der CIA pumpt das Geld in die großen Stiftungen, Rockefeller Foundation, Ford Foundation und Carnegie Endowment, die das Geld dann in die kulturellen Frontkämpfer in Europa weitergeben. Mit diesem gewaschenen Geld werden unter anderem zwischen 1950 und 1967 der Congress for Cultural Freedom, die Radiostation Radio Free Europe oder die Zeitschrift Der Monat finanziert. Das Office of Policy Coordination steuert die Inszenierungen der angeblich spontanen Kulturerhebungen gegen den Kommunismus. Ein gewisser Shepard Shep Arthur Stone ist beim amerikanischen Hochkommissar für Deutschland, unserem Freund John McCloy, Berater für deutsche Medien. Soll heißen, er zahlt US-Geld an deutsche Redakteure, die pro-amerikanische und antikommunistische Artikel in ihre Zeitungen lancieren. Frustrierte Linke finden hier ihr Auskommen. Die investigative Journalistin Frances Donner Saunders hat um die Jahrtausendwende ein aufsehenerregendes Buch über diese bislang unbekannten Wühlarbeiten der US-Geheimdienste vorgelegt. Sie schreibt: Und tatsächlich entstand ein bemerkenswert enger Kreis von Personen, die an der Seite des CIA eine ganz bestimmte Idee zu vermarkten suchten. Die Vorstellung, die Welt bedürfe einer Pax Americana, eines neuen Zeitalters der Aufklärung, das als amerikanisches Jahrhundert in die Geschichte eingehen würde. Arthur Köstler, der auch mal in dieser Szene mitmischte, schimpfte später über jenes Netzwerk, es sei ein internationaler akademischer Hurenring gewesen. Die Amerikaner mussten sich nach dem Krieg erst einmal Intellektuelle zusammenkaufen, denn spontan waren in diesen Zeiten kaum Intellektuelle und Künstler bereit, für die Besatzungsmacht Reklame zu laufen. Die Flächenbombardements amerikanischer und englischer Fliegerstaffeln waren noch in frischer Erinnerung, mit ihren schrecklichen Phosphorbomben, dem höllenheißen Vorgeschmack auf Hiroshima. Nur in Berlin hatte die Blockade von 1948 mit den Lebensmittellieferungen durch amerikanische Rosinenbomber eine echte Volksbegeisterung für die Amis auslösen können. Aus diesem Grund war nur eine Handvoll Personen daran interessiert, ein pro-amerikanisches Netzwerk in Deutschland aufzubauen. Und diese Handvoll rekrutierte sich aus zwei Personengruppen. Zum einen handelte es sich um Politiker und Intellektuelle, die die Nazizeit im Exil verbringen mussten und jetzt nach Deutschland zurückkehrten. Diese Leute hatten den American Way of Life ein Stück weit eingesogen und wollten die von ihnen wahrgenommene Provinzialität und Enge in Deutschland umwandeln in Weltoffenheit. Sie sahen auch, dass in der sowjetischen Besatzungszone missliebige Individuen allzu schnell von der Bildfläche verschwanden. Die Ausbreitung des Bolschewismus nach Westen wurde als unmittelbare existenzielle Bedrohung wahrgenommen. Die Feinde unserer Feinde sind unsere Freunde. Und das sind nun mal die Amerikaner, dachten sich vor allem viele Sozialdemokraten. Die andere Personengruppe, die das transatlantische Netzwerk aufbauen wollte, rekrutierte sich aus Bankiers und Unternehmern, die traditionell starke familiäre und geschäftliche Verbindungen in die USA unterhielten.